Kundgabe 8836. Empfangen am 4.8.1964. Mormonen. Apostelgeschichte 7. 55 bis 56. Hinweis auf einen Irrtum. Warum haltet ihr euch nicht an meine einfache Erklärung, dass ich für euch Menschen nicht schaubar bin in meinem Wesen, das euch aufzehren würde, wollte ich euch anstrahlen in meiner ganzen Fülle der Liebekraft? Warum gebt ihr euch nicht mit der Erklärung zufrieden, dass ich mir in Jesus eine Form geschaffen habe, um euch sichtbar sein zu können? Ihr werdet aber einen vergeblichen Kampf führen gegen jene, die mich und Jesus getrennt wissen wollen, die sich auf Berichte stützen, die sie nicht verstehen, weil ihr Geist noch unerweckt ist. Gott kann niemand schauen, ohne zu vergehen. In Jesus bin ich ihm sichtbar. Wo man angeblich mich und Jesus gesehen haben will, dort ist auch der Irrtum offensichtlich, weil das nie und nimmer möglich ist. Auch die Apostel konnten dieses Mysterium nicht begreifen, bis auf wenige, und also entstanden Berichte, die nicht der Wahrheit entsprachen, die immer dann anzutasten sind, wenn von einer Gottheit neben Jesus gesprochen wird. Stephanus sah zwar den Himmel offen, und er sah auch Jesus in strahlender Helligkeit, er sah ihn als Gott, aber die Menschen um ihn verbanden sein Gesicht mit rein menschlichen Begriffen. Und es ist dieser Satz, wo er sitze zur rechten Hand Gottes, menschlicherseits hinzugefügt worden, weil dies nicht sein kann, denn Jesus und Gott ist eins. Ich bin ein unermesslich helles Feuer, das sich euch nicht schaubar machen kann, das ihr in eurer Unvollkommenheit nicht würdet schauen können und auch im Zustand der Vollkommenheit so unermesslich stark euch berühren würde, dass ihr vergehen möchtet. Wer also sagt, er sähe mich und Jesus zu meiner Rechten, der ist noch gebunden an die Schrift, die er selbst nicht zu verstehen vermag, die in Bildern zu ihm spricht, niemals aber die Worte der Schrift so wiedergibt, wie sie Stephanus ausgerufen hat, als er geistig zu schauen vermochte. Und ebenso verhält es sich mit den Grundlehren der Kirche, die besagen, dass Jesus zur rechten Hand Gottes sitzet. Sie entstanden aus einer irrigen Vorstellung heraus. Das war der Grund des Abfalles von Gott, dass die Wesen ihn nicht zu schauen vermochten, dass er sich ihnen nicht als Wesen offenbarte und darum also er sich eine Form schuf, in die er sich verstrahlte. Ich also eins wurde mit dieser Form Jesus. Ebenso verhält es sich mit der Lehre der Mormonen, die ebenfalls die Menschwerdung Gottes in Jesus nicht begreifen können und daher die Lehre der drei Götter vertreten. Und diesen will ich eines sagen. Ihr glaubet, euch nicht lösen zu können von jener Lehre, doch ihr müsset wissen, dass ihr sie nicht mehr so gelehrt bekommet, wie sie einstens von mir ausgegangen ist. Denn auch ihr hattet mein Wort in aller Wahrheit. Aber was habt ihr daraus gemacht? Was von mir seinen Ausgang genommen hat, ist reinste Wahrheit, doch euch nicht mehr bekannt. Und ihr habt eine Irrlehre daraus gemacht, die in vielem abweicht von der Wahrheit, und ihr suchet nun, diese Irrlehren zu übertragen auf jene, die ich selbst belehre. Doch immer wieder erwähle ich mir ein taugliches Gefäß, in das ich meinen Geist ausgießen kann, und dieses kann helles Licht hineintragen in die Finsternis des Geistes. Es kann euch aufklären über jene Probleme, die als Streitfragen euch bewegen. Und es wird euch ein Segen daraus erwachsen, denn nur die Wahrheit bringt euch zum Ziel. Und unentwegt suche ich, diese zur Erde zu leiten, auf dass keiner sagen kann, er sei von mir nicht angesprochen worden, dem es an der Wahrheit gelegen ist. Ihr müsstet sie nur innig begehren, ansonsten sie euch nicht zugeleitet werden kann, da dieses meine Bedingung ist, von der ich nicht abgehen kann. Dann wird euch sicher die Wahrheit zugeführt werden und ihr erreichet auch sicher euer Ziel. Ihr werdet ewig selig werden. Amen.